Grundgabennummer 232 vom 20.12.1937. Tod Ludendorffs. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Mein liebes Kind, wenn dein Wille gut ist, musst du auch die innere Stimme hören, die dich mahnet. Es fällt dir nicht immer leicht, doch stets Arbeiten an sich selbst bringt dich zum Ziel. Allen Versuchungen zum Trotz muss es dir gelingen, dich in Liebe allen Geschöpfen zuzuwenden. Zu beurteilen, welches die Liebe verdient oder nicht, überlasse dem Vater. In seinem Segen sollst du stehen, und nimmer wird es dich gereuen. Doch reinen Herzens musst du immer bleiben, und so es dir schwerfällt, so bete. Ihr Menschen wisset ja nicht, wie leicht ihr fallen könnt. Es umlauert euch immer das Böse und suchet, in euer Denken einzudringen. Und dann wird der Mensch hin und her geworfen, und er verliert leicht die Verbundenheit mit Gott. Erbarmet euch eines jeden Wesens und legt es eurem himmlischen Vater ans Herz, dass auch er sich erbarme. Die Schuld ist groß, doch Gottes Liebe ist größer. Siehe, mein Kind, wir legen dir dies so ans Herz, auf dass du dich frei machst von dem Gedanken, dass euer Urteil das Richtige sei. Wer im Glauben an Gott hat sein Leben beschlossen, hat auch Anspruch auf des Vaters erbarmende Liebe. Und wisset ihr, ob Gottes Stimme nicht eingedrungen ist in das Herz? Siehe, der Vater sorgt unablässig für die Erdenkinder. Seinem Willen obliegt es, wann sie ihr Leben vollenden. Und bis zuletzt ringt die Liebe des Himmels um jede Seele. Wer sich noch zuletzt der Obhut des Herrn empfiehlt, empfängt seinen Segen. Darum bringet auch ihr dem Herrn euren guten Willen entgegen und bittet einer für den anderen. Und ihr werdet aus dem Kampf mit dem Widersacher siegreich hervorgehen. Legt euch des Herrn Worte zurecht, was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Und so ihr euch überwinden könnt, zu lieben, eure Feinde, so bringet ihr diese Liebe eurem Herrn und Heiland dar. Denn es ist sein Wille, dass ihr euch liebet. Und so schauet der Herr in euer Herz. Ohne Ansehen der Person solltet ihr der armen Seelen gedenken. Ihr solltet ihnen die Gnade des Gebetes gewähren. Ihr solltet es dem Vater überlassen zu richten. Völlig lossagen kann sich nur der Widersacher selbst. Denn Gott ist die Liebe. Und solange der Herr seine Kinder wandeln lässt auf Erden, so lange ist dem Erdenkind die Möglichkeit gegeben, zu erkennen. Endlos scheint zwar manches Ringen mit feindlichen Mächten, doch die Kraft der Liebe ist stärker. Darum hat es Gott in seiner Liebe weise gefügt, dass der Mensch in der Stunde des Todes seine Gedanken zurücksendet in seine Jugend und seine Kinderzeit. Und die Eindrücke dieser erhellen oft blitzschnell den Geist. Er erkennet das Wirken der Gottheit und verlässt er mit diesem Erkennen das Erdenleben. So ist er nicht rettungslos den bösen Mächten anheimgegeben. Deshalb lasse diese Seele nicht ohne Liebe, lasse sie nicht darben, denn sie leidet ohnehin schwer, sobald sie ihrer Lage sich bewusst ist. Der Herr wird dir Kraft geben, dich zu überwinden. Amen.